Eine Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Tongiljus zufolge entfalteten am 1. März die Mitglieder verschiedener Organisationen und Bürger der Stadt Daejeon anlässlich des 98. Jahrestages des Volksaufstandes vom 1. März eine Protestaktion. Die Teilnehmer äußerten, dass die Kerzendemonstration von diesem Tag eine Bewegung mit dem Ziel sei, auf der Grundlage der Aufstände vom 1. März und vom 19. April sowie des Volksaufstandes Gangju und des Widerstandskampfes vom Juni die Volksmacht wieder zu erlangen. Sie appellierten, die Kerzen nicht aus der Hand loszulassen und unbeirrt zu kämpfen, bis ein neuer Frühling des Volkes, des Friedens und der Landeswiedervereinigung anbricht.